Ja, herzlich willkommen zur Folge 53 sind wir mittlerweile, ne? Ja, korrekt. Folge 53 des Newsbuildcasters Podcast mit einem feinen Whisky und mir, dem Tobi und dir. Dem Max. Richtig. Haben wir das schon mal abgeschlossen. Ja. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ah, nee, doch nicht. Ja, wir haben heute ein Geschenk im Glas. Genau. Was schaust du mich so verschmitzt an? Du bist einfach gut drauf. Ja? Nee, keine Ahnung. Ich habe einfach versucht, so lange wie es geht, immer nur ein oder zwei Wörter zu sagen und du dich reden zu lassen. Ach so. Nee, aber ich habe dich doch immer gern als meinen Gesprächspartner. Ach so. Ja. Und ich glaube, unsere Hörer freuen sich auch immer, deine Stimme zu hören. Ah. Ja. Ja. Aber man lernt ja Sachen noch viel mehr zu schätzen, wenn man sie mal nicht hat. Ach so, okay. Deswegen musst du heute allein die Folge machen. Ich trinke nur. Bin nur zum Trinken. Okay. Wer dann wieder mehr Redeanteil Max haben will, der soll bitte twittern unter dem Hashtag We Want Max oder so. Stark. Ja, stark. Ja, ja, egal. Wir haben was geschenkt bekommen. Oder erzähl du doch einfach mal. Ja, ist ja auch dein Eine Freundin Geschenk. Von mir hat ihrem Freund eine Flasche Whisky aus Frankreich mitgebracht, aus der Bretagne, um genauer zu sein. Und zwar nennt er sich Amourique. Hat so einen Drachen als Logo. Wow. Mittelalterlicher, aber nee, keine Ahnung. Game of Thrones Whisky. Ja, und da haben wir uns quasi etwas, dürfen uns etwas abfüllen. Mhm. Ja, aber ist mit so einem Drachen drauf hier. Ja, ist ein Drachen. Single Malt. Ist das kein Gecko? Nee, ist ein Drachen. Und hat eine Medaille d'Or in Paris gewonnen. War das jetzt First Edition oder was steht da? Edition Original. Ah, okay. C'est français. Schön. Ja, steht auch alles, bis auf Single Malt ist tatsächlich auch alles auf Französisch auf dieser Flasche. Ja, gut, dass ich das nicht gut lesen kann. Ja. Also, oder lesen schon, aber ich kann mir da draus nichts bilden. Ah, zweifach destilliert. Okay. Ja, jetzt verlassen mich aber auch schon meine Französischkenntnisse. Ja. Gut. Jetzt bin mal gespannt. Wie gesagt, ein Geschenk. Ja. Und wichtig ist ja auch nicht, was auf der Flasche draufsteht, sondern was in der Flasche drin ist. Ach, fantastisch. Ja. Schön. Schön. Schön. Ja. Ich bin Mike Teichen. Nee, das ist ja gespautscht und nicht gelettbild. Ach, okay. Ja, ich sehe es. Dringend Zeit, dass wir einen Logopäden einladen, eine Sonderfolge Sprachfehler machen. Eine Sonderfolge könnte sehr witzig werden. Wir trinken einfach ganz viel, bis wir zum Sprachfehler lallen durch Alkohol kommen. Ja. Gespautzt. Schön. Schön. Lass uns mal den Whisky probieren. Ja. Keine Altersangabe, gell? Nee, keine Altersangabe. Stimmt, das wollte ich eben noch sagen und dann habe ich versucht, Französisch zu entziffern. Okay. Französisch, die Hieroglyphe des kleinen Mannes. Ja. Gut, mhm. Ja, ich werde mal meinen Riechkolben reinhalten. Ja. Stand nichts mit irgendwie Cask Finish in so was in die Richtung. Ich habe versucht zu entziffern, aber so wirklich rausgefunden habe ich es nicht. Nee. Riecht im ersten Eindruck auf jeden Fall mal sehr fruchtig. Fruchtig, süß. Aber irgendwie so ein bisschen undefiniert, würde ich mal sagen. Also so allgemein. Ja. Nicht so, dass du direkt eine Assoziation zu einer bestimmten Frucht hast. Na, wobei, jetzt so langsam. Ich finde Rosinen. Ja. Also. So Trockenfrucht, Rosinen. Ja. Trockenfrüchte auf Sultanin, jeden Fall dann eher so ein bisschen, ja, Rosinen, Sultanin in die Ecke. Ich werfe doch nur mal einen Blick drauf. Vielleicht steht da irgendwas. Ja. Vielleicht in einem, ja gut, Bretagne. Weiß nicht, in einer Auster gereift. Nee. Also hat auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Süße, finde ich. Also so richtig. Ja. Richtig süß, rosinisch. Mhm. Mehr kann ich da gerade nicht. Mehr finde ich auch nicht raus, muss ich sagen. Dann lass uns einfach mal ein Schlückchen probieren. Es hat übrigens eine sehr goldgelbe Farbe. Ja. Sehr rund, sehr leicht. Weich finde ich auch. Sehr weich, ja. Ich finde auch den Rosinengeschmack, also Rosinen finde ich auch im Geschmack durchaus am Anfang vor allen Dingen wieder. Ja. Weil das hat nicht viel mehr so. Ja, ist nicht viel mehr und ist auch jetzt schnell weg. Ja. Also könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich mir eben unheimlich krass den Gaumen beim Essen verbrannt habe. Aber. Nee, es hat mir nicht den Gaumen verbrannt. Ich finde es auch. Es ist jetzt ist weg eigentlich. Also so ein ganz leicht ist noch da, aber nicht wirklich, so steht nicht so im Mund. Und man hat halt so eine leichte, also es ist halt sehr schon cremig-ölig, aber sehr leicht. Also Der ist so leicht, oh, da ist er weg. Ja. So ein bisschen. Aber wie gesagt, halt auch sehr rund. Ja. Erinnert mich aber schon ein bisschen an den, du hattest doch mal so ein so eine Flasche. Was waren das nochmal? War das Sherry Brand? Ach, dieser in der braunen Flasche. Naja, das ist irgendein Weinbrand gewesen, ja, aber ich weiß auch nicht. Der Weinbrand. Ja, da. So ein bisschen. Also. Ja. War nicht so wahnsinnig komplex. Und das mit den also Rosinen so schon ein bisschen im Vordergrund steht. Also durchaus gut zu trinken. Ich fand es auch lecker und halt wirklich leicht so. Ist gut zu trinken einfach. Ich war wirklich überrascht, also weil ich den fast, ja, keine Ahnung, ich habe den nicht im Mund auch nicht so extrem als Schnaps gerade wahrgenommen. Ja. So sondern der ist wirklich sehr leicht, ja. Angenehm eigentlich. Aber auch absolut nichts, was irgendwie mit Bretagne oder Meer verbinden will. Nee, überhaupt gar nicht. Wirklich überhaupt wirklich null. Wirklich nicht, ne? Ja. Das ist ganz interessant. Also er hat überhaupt keine maritime Salznote oder nix, sowas. Nichts irgendwie ein bisschen kantigeres, kräftiges, würziges, sondern so. Sondern der ist so wirklich sehr leicht, rund, süß und weg. Ja, weißt du, die sanften Franzosengemüter. War vielleicht so ein bisschen im Geruch jetzt? So ganz leichte Karamell, Toffee. Ja. Leicht. Ist ja, sehr geht zart, so in die Rosinen über. Ja. Kombiniert sich so ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, was der kostet. Ich nehme an, der kostet auch kein Vermögen. Muss mal schauen, ob ich den finde. Ja, aber es. Würde mich einfach mal interessieren. Sehr, sehr unkompliziert auf jeden Fall. Also ich habe schon deutlich Schlechteres getrunken, aber auch deutlich... Das hat auch nichts dran, was stört, weil aber auch nichts dran sein kann. Ja, dran, was stört. Ist halt sehr, sehr eindimensional vielleicht. Hast du einen Preis? Moment. Aber wenn ich finde, ist er auf jeden Fall heiß. Der Preis ist heiß. Du kannst in der Zwischenzeit schon mal alle Leute daran erinnern, dass heute, aber gut, wenn sie es hören, ist ja dann schon rum wieder, verdammt. Ja. Gleich Wetten, das große Finale. Das große Finale Wetten, das ist ja das letzte Mal. Machen wir quasi nächste Woche eine Sondersendung. Ich glaube, der kostet so um die 30 Euro. Oder? Ah ja, gut. Würde ich mal sagen. Die haben auch andere Sachen im Sauternes oder im... komischen anderen Fässern, die mir gerade nichts sagen. Ah ne, Sherry Fassen, die haben es einfach nur komisch benannt. Ich nehme an, das hier, also als Standard, ich habe die jetzt so direkt nicht gefunden beim Nüning, aber die wird wahrscheinlich irgendwo 30, 40 Euro. Ja, so rum. Ist auch durchaus. Ja, ist durchaus okay. Jetzt gibt halt schottische Sachen, die für den Preis nicht. Nehmen wir das hier kann gar nicht der gleiche sein, weil das Amaury Classic und da wird von würzigem und langalten, würzigem und langanhaltendem Abgang gesprochen. Das kann nicht sein. Richtig. Ja, der ist... Okay, aber mehr gibt es zu dem Whisky leider auch gerade nicht zu sagen. Ja, Da wir gleich noch zum Whisky-Stammtisch gehen, bin ich, glaube ich, echt ganz froh, dass ja. der nicht so heute direkt der Hammer. Heute ist der Thema alles, was die Bar hergibt. Ja. Eine nettere Umschreibung für Reste saufen. Ja, was nimmst du mit zum Reste saufen? Den MacMiller. Ah, trotzdem. Ja, ich habe ja auch nichts anderes. Ah, okay. Ich glaube, ich nehme nämlich meinen Glentron auch mit. Ja. Ja. Wobei der Marcel heute schon sehr aufgeregt war. Er will unbedingt mal gern den Fat Uncanned probieren. Okay, ich nehme den Fat Uncanned mit. Da hoffe ich nur nicht, dass das als Reste drin ist. Ja, mach leer. Ja, mach leer. Es, wie viel ist da raus? Ja, 2 Cl. 3. Ist ja nur noch ein Rest. Ja. Nee, ist ja nie so ein Besäufnis da. Ja. Und ich bringe halt lieber, also ich habe noch den Old Paltney, aber den bringe ich zum Reste-Wischeln mit. Jetzt habe ich mit 10 Cl abgefüllt. Ich wischle nichts. Ja, freiwillig. Ich bin absoluter Wischelgegner. Es gibt kein einziges Szenario. Pottwischeln war ganz witzig. Pottwischeln war witzig. Ja, hier ist er nochmal. Sonst bin ich echt kein euer Reiniger. Ja. Servus, Leute. ja, gab's ja dieses Mal leider nicht, dieses Jahr. Ja. Ja. Aber. Weiß aber auch nicht, ob wir Zeit dafür gefunden ja. haben. Ja, bestimmt. Hätten wir irgendwie freischaufeln müssen, aber. Egal, auf jeden Fall zum Whisky-Stammtisch. Kommt ja. alle. Kommt alle. Ich habe heute auch, wird eine Neuerung geben. Oh. Ich habe mich heute getroffen mit dem Marcel. Ja. Wir haben bald eine anständige, wie eine Art Blog aufgezogene Webseite. Aha. Ja, wenn der Podcast hier oben ist, ist die Domain auch schon registriert. whisky-stammtisch-trier.de. Mhm. Ja. Das hört sich vernünftig an. Ja. Ist vielleicht besser als eine Beep World Seite. Beep, beep. Ja. Die war mal in den 90ern modern, aber. Ja. Was lange währt, wird endlich gut. Ja. Fantastisch. Gut. Gut. Ja, Whisky, ich habe nochmal reingerochen, aber ich entdecke wirklich nicht mehr als Süße und Rosinen und Leichtigkeit. Ja. Ja, genau. Gut. Die Franzosen, ja, ist okay. Ist wie das französische Gemüt, ein wenig leicht, fruchtig. Und mag keine Homosexuellen. Ja, schön. Ja. Eine Whisky-Kategorie haben wir noch. Das hätten wir jetzt besser überleiten können. Ja. Ja, dann trotzdem ohne Umschweife kommen wir jetzt einfach zum Whisky-Wort. Schön. Wir müssen uns das mal einsprechen lassen von irgendwie so einer erotischen Telefonistin oder so. Ach so, am besten mit französischen Akzenten. Das Whisky-Wort? Ja, und jetzt höre Sie das Whisky-Wort. Das war eher holländisch, oder? Nee. Nee? Wie wär's denn holländisch? Naja, gut. Egal. Genug dem Fürlefanz. Ja. Ja, und heute beschäftigen wir uns mal mit der Frage, was ist eigentlich ein unabhängiger Abfüller? Hätte ja das ist jemand, der kein Freund von dir ist, aber dir trotzdem die ganze Zeit Schnaps zu trinken gibt. Ja, schön. Nee, letzte Woche, wer hätte das eigentlich besser gepasst? Aber wir waren in den Highlands. Wir waren ja in den Regionen. Und da jetzt die Bretagne keine typische schottische Whisky-Region ist. Ja, vielleicht werden die Schotten ja irgendwann mal so in 100 Jahren groß und dann gehört die Bretagne irgendwann zu Schottland. Okay, dann in der Folge... Ja. Verbessern wir das dann mit Verweis auf Folge 53. Nein, aber deswegen noch so ein bisschen quasi im Nachklapp zur letzten Woche. Ja, das Thema unabhängige Abfüller. Richtig. Da gibt es fast so viele wie Distillen, würde ich fast sagen. Also es gibt wirklich etliche. Mittlerweile vor allem... Ja. Schon, also mittlerweile es gibt noch schon mehr, echt wirklich viele. Hat auch einfach Whisky wieder präsent, das vor allem auch Single Malt. Also es gibt halt Leute, die kaufen halt quasi Fässer in den Destillen. Genau. Und füllen die dann unter eigener Vermarktung quasi ab. Richtig. Das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber. Man kann dann halt sagen, ja, die haben dann die speziellen Fässer und keine... Also normalerweise verschneidet die Destille ja die Fässer, um ähnliche Geschmäcker zu kriegen. Da gibt's dann halt das eine Fass, zum Beispiel. Genau. Vielleicht so historisch noch mal ganz kurz. Es hat sich vorrangig dadurch entwickelt oder ist dadurch auch so ein bisschen groß geworden, dass halt bis in die 60er Jahre Single Malt eine relativ geringe Rolle gespielt hat, einfach auf dem Whisky-Markt und Blend der heiße Scheiß war und dann die Destillen einfach zum größten Teil auch gar keine Single Malts veröffentlicht haben oder verkauft haben, sondern für Blends produziert haben und die unabhängigen Abfüller dann eben quasi Möglichkeit waren, Single Malts überhaupt zu beziehen von vielen Destillen. Ja. Und dann haben die halt Unmengen über Jahrzehnte wahnsinnig große Lager von vielen Fässern feinster Destillen angehäuft und haben dementsprechend auch heute immer mal wieder noch so ziemliche Schätze auf Lager. Und heute eben oft auch noch eine Möglichkeit, mal Whisky aus Destillen zu bekommen, die gar nicht mehr produzieren. Die nicht gibt, ja. Oder einfach, wie du gesagt hast, kleine Chargen von einem Fass, das halt eben nicht verschnitten wird. Und dann gibt's halt nur 300 Flaschen oder so. Ja, und da gibt's halt einige in Schottland, so Gordon MacPhail kennt man, ist ziemlich groß. Signatory, genau, ist so auch, ich glaube, Signatory ist echt mit der größte, oder? Ja, Signatory und Gordon MacPhail sind, dachte, wie heißt die? Gibt noch ein dritter. Ja, es gibt vor allen Dingen, ich glaube, es gibt so, drei, aber ich komme jetzt auch nicht so. Ja, dann gibt's halt, wie gesagt, in Deutschland diesen Tasting. Ja, der ist halt relativ klein. Aber auch das dann eben schon unabhängiger Abfüller, der hat ja bisher insgesamt 6 verschiedene Flaschen oder 7 gemacht. Also das ist ja dann auch kein wirklich großer Händler, aber ja. Als Hobby auf jeden Fall mal ganz interessant. Genau. Und ja, das im Prinzip. Also immer wenn man Destillennamen irgendwo drauf sieht, aber nicht irgendwo das Design und das Logo der Destille, dann steht halt meistens auch irgendwo drauf, von wem natürlich abgefüllt, klar, und die haben ja auch ihre eigenen Designs, Signatory und Signatory, gerade dieses S da und. Ja, genau, und die Flaschen, die ja oft so ein bisschen, Herzform will ich nicht sagen, aber du weißt, was drauf hinten Schultern haben. Sag ich. Ja. Und dann unten schmal zulaufen. Diese Footballer. Umgedrehte Birnenformflaschen, so. Kann jeder was drunter vorstellen, aber das kann auch jeder googeln. Ja. Also sie haben auch eine eigene Markenidentität natürlich, aber sind eben, unterscheiden sich einfach von den Destillen. Ja. Und ich habe halt irgendwo mal einen Artikel gelesen, es wird halt jetzt immer schwieriger für unabhängige Abfüller, weil Single Malt geht wahnsinnig gut und da wollen die Destillen natürlich selber von profitieren und schmeißen ja dementsprechend seit Jahren auch jegliche Kombination Sache auf dem Markt. Wie zum Beispiel hat man ja bei Springbank gesehen mit den Long Rows, die sind ja auch sehr limitiert und Einzelfassabfüllungen. Genau. Quasi. Ja, aber sehr interessant trotzdem. Und oft einfach Sachen, spannende Sachen zu entdecken, die man sonst so nicht auf dem Schirm hat. Ja. Gut. Natürlich muss man sagen, lassen sich das natürlich auch gut bezahlen. Auf jeden Fall, ja. Aber gut, die Sonderausgaben oder so Special-Sachen von den Destillen selbst kosten auch viel. Recht viel. Also, das nimmt sich nicht viel. Da muss man halt eben seinem Geschmack und seinen Erfahrungen ein bisschen folgen. Ja. Muss man halt durch, ne? Richtig. Ja, schön. Schön. Haben wir den Whisky-Teil schon wieder abgeschlossen. Ja. Also, noch nicht komplett für den Abend, aber für den Podcast. Toll gesagt. Toll. Ja, heute Abend großes Wetten-Das-Abend. Ja. Ja. Tatsächlich, ich glaube, ich hätte sogar das. Also, so die Abschlusssendung? Ja, die Medien-Coup kommentiert live. Ja. Das ist bestimmt sehr witzig. Interessant und sehr witzig. Ja. Man fragt sich eigentlich nur, wie ein Samstagabend das so lange ausgehalten hat mit Wetten-Das. Aber wir haben es ja vor ein paar Folgen schon mal gehabt, also in Bezug zu dem Will-Annette-Video. Ja. Das ist schon eine sehr blödsinnig angelegte Sendung. Aber wenn man damit groß wird, dann nimmt man das so ein bisschen Natürlich, man und hat als das Kind ja. Kind machst du halt samstags abends nicht viel und dann. Hat man mit den Eltern Wetten-Das geguckt. Ja. Also kann ich mich gut daran erinnern, dass wir das zusammen geguckt haben. Ja. Also so die Family abends. Ja, der Fernseher verbindet. Ja. Das Kann ich übrigens nur sehr empfehlen, die beiden neuesten South Park-Folgen thematisieren das sehr schön. Sehr schön, ja. Ist wirklich sehr gut. Sehr. Hast du die neueste auch schon gesehen? Ich meine, es ist die letzte mit den Internet-Videos. Ja, YouTube-Videos. Die zweite, das ist ja eine Doppelfolge. Noch eine, kommt noch eine. Ist ein nee, die wir haben nur die, fast die erste gesehen. Noch lustiger. Weil die auch wieder Rückbezug nimmt auf die erste Folge. Sehr schön. Ja, ist ja irgendwie so eine ganze Storyline ja, jetzt ja, genau. In der neuen Staffel. Nur ein kleiner Spoiler, aber es gibt ein Fernsehspecial. Und zwar das Washington Redskins Go Fuck Yourself Christmas Special. Das ist einfach die Folge, das ist wieder so eine typische South Park Folge, wo einfach auf Millionen aktueller Themen Bezug genommen wird kurz. Ja. Bill Cosby kommt drin vor, JJ Watt kommt drin vor, die Washington Redskins, YouTube, alles mögliche. Ich fand das ja schon mit dem, PewDiePie steht in den Spielen natürlich auch wieder mit. Ja, schon sehr, sehr lustig. Es ist großartig, ich fand die beiden Folgen echt super geil. Ja, ich habe dir ja auch, als ich die hab ich letzte Woche gesehen habe, direkt geschrieben, Max, guck die neue Fußball-Folge. Weil wir ja im Podcast die Woche davor YouTube noch über YouTube gesprochen haben. Und dann macht South Park, als hätten sie uns gehört, eine Folge darüber. Sehr lustig. Fantastic. Also, wirklich ja, gut. Ja, die sind beide sehr amüsant. Wirklich sehr gut, ja. Ja. Schön. Hast du hast einen Themenzettel bestimmt wieder vorbereitet. Ich habe keinen Themenzettel. Aber in deinem Kopf alles aus weißt der du bestimmt. Ja? Ja. Und ich habe mir heute, weil du mir die Woche geschrieben hast, überleg dir mal drei Sachen Guilty Pleasures. Ja. Habe ich mir heute und die Woche den Kopf zerbrochen und ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel gefunden, so in Sachen Bücher und Filme, Musik, weil da bin ich mittlerweile so, also ich habe so wenig Zeit. Okay. Aber ich habe auf jeden Fall was bei Games, was ich gerne zock, womit du überhaupt nichts anfangen kannst. Okay. Hast du denn tatsächlich drei gefunden oder nicht? Ich habe, also eine Sache bei Games. Ich habe ja nach drei gefragt. Und ich habe eine Sache bei, aber ja, das ist eigentlich, die du auch nachvollziehen kannst. Ich weiß nicht, ich habe bei Essen ein paar Sachen noch, die wirklich, ich glaube, für andere Leute sehr unverständlich sind. Aber okay. Oder wo ich mich immer so ein bisschen schäme, wenn ich das mache. Okay, ja. Aber das läuft auch genau darauf hinaus. Ja, genau. Ja, okay. Ja. Also mit dem Thema weitermachen. Können wir jetzt mal machen. Ja. Jetzt habe ich es ja schon. Ja. Ja. Grob. Wir stellen es immer gegenseitig eins vor. Ja. Vielleicht wenn du das so klar setzen kannst, in der Reihenfolge, wie du denkst, das, was ich am ehesten akzeptiere, zuerst. Das, was du am ehesten akzeptierst, zuerst, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Nahrungsverhalten von mir. Okay. Und zwar esse ich, glaube ich, also an 99% der Tage, Wochentage, nach der Arbeit, wenn ich heimkomme, eine Schüssel, wie sagt man denn, ohne den Markennamen zu nennen, Cereals. Kellogg's ist kein Markenname mehr, das ist popkulturell so. Okay, ja. eine Schüssel. Das ist bestimmt die Aldi-Dinger. Ja, klar. Ja, ach so. Süßigkeits. Cereals mit Schoko-Nougat-Milch-Zeug. Oh, Schoko-Nougat-Kissen. Ja, genau, die hatte ich heute Mittag. Okay. ja, ich weiß nicht, das hat sich. Also, das ist schon. Also, weil ich ja wirklich mittlerweile. Ich sehe da hinten übrigens die Packung. Was denn? Was ist es denn? Eine, das ist Müsli. Okay, ja, dann habe ich nichts gesagt. Ja, auf jeden Fall bin ich ja nahrungstechnisch eigentlich echt doch sehr darauf bedacht, wenig fertig Scheiß zu essen und immer gesund und Gemüse und bla bla. Ja. Aber ich esse halt irgendwie seit meiner Kindheit jeden Tag eine Schüssel Cornflakes. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend auch wahnsinnig viel Kellogg's gegessen, weil meine Eltern auch beide berufstätig waren und es mittags dann nichts zu essen gab. Ja. Sondern halt Kellogg's habe ich dann gegessen und dann gab es abends um 5, 6 Uhr was warmes zu essen. Deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen. Auch wenn ich mittlerweile echt eigentlich fast nie, also ich kaufe die einfach auch nicht. Ich habe halt immer Müsli da. Ich kaufe nicht mal Schokomüsli, auch nur selten. Oder ich mache mir manchmal selber so Mischmüsli. Ja. Aber kann schon durchaus nachvollziehen. Ist auch von den Fertigsachen jetzt echt was Harmloses. Ja, halt, aber also Zucker. Ist halt ohne Ende Zucker. Ja, gut, ich habe einen hohen Durchsatz. Ja. Ja. Naja, aber das ist halt vertretbar. Ja, finde ich aber, also ja, an sich finde ich es halt nicht vertretbar, weil es halt wirklich nur Zucker ist. Ja, aber also ja, ich Zucker und Geschmacksstoff, aber Ach, keine Ahnung. Am besten sind die mit Zimt, da ist am wenigsten Chemie drin. Naja, aber Zimt ist alles mit zu krass echt? Schon wieder. Wobei, die waren nicht von Kellogg's, die waren von Nestle. Cindy Minis waren der Marktführer bei Zimtchips. Cerealien. Ja, und siehst du, Nestle, weißt du? Da wird es ja noch schlimmer. Wozu gehört Kellogg's? Kellogg's gehört bestimmt zu Kraft. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, oder? Ich glaube, Kraft. Vermutlich. Oder ist Kellogg's nicht sogar eine eigenständige Marke? Könnte sein. Also der Kellogg's-Mensch hat ja auch echt gute Sachen erstmal. Also die normalen Kellogg's. Die normalen, ganz normalen Kellogg's mit Milch und Erdbeeren. So die wie schmecken ich halt scheiße. Die schmecken halt scheiße. Nein, im Ernst. Aber selbst in so Müsli sind ja nicht umsonst Rosinen drin, weil die Rosinen halt Süße mit reinbringen. Ja. Und einfach nur die Kellogg's, schmecken nicht scheiße, aber... Schmeckt halt noch nix. Also ja, nix. Wobei man kann es halt zwei Löffel so Instant-Kakao noch reinmachen. Ja, ist geil. Dann schmecken oder sie schon halt wieder ganz gut. Oder halt echt frisch geschnittenes Obst, das geht auch ganz gut. Ja. Aber ist halt schon wieder zu gesund. Ja, gut. Geht halt schnell, Kellogg's. Ist halt wirklich auch was... Also du hast Riesenhunger, kommst von der Arbeit... Genau, ja, so ist das. Du machst halt so eine Schüssel da rein und kippst Milch drüber. Und dann hast du halt erstmal 700 Kalorien. Ja, ich meine, ja. Aber das geht halt vermutlich, schon. So eine große Schüssel. Also vor allen Dingen die Portionsangaben. Ja, sind ja irgendwie so 20 oder 30 Gramm steht doch da drauf. Jeder normale Mensch, den ich kenne, der isst immer 100 Gramm. Ja. Also 100 Gramm ist so die untere Menge an Kellogg's, die man zu sich nehmen kann. Ja, vor allem ist ja das ist genauso wie auf Chips, weißt du, empfohlene eine Portionsmenge, eine Portion Chips in eine Tüte. Sag mal ganz ehrlich, also bitte wer, also ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben jemanden gesehen, der eine Tüte Chips aufmacht, so 10 Stück isst, die wieder zumacht und in den Schrank stellt und bis morgen wartet. Liegt aber auch daran, dass die Chips einfach schon einen Tag später gar nicht mehr schmecken. Also ich finde, die meisten Chips schmecken eh nicht. Ja, wobei es gibt mittlerweile so Gourmet-Chips, die sind wirklich lecker. Ja, da gibt ich es, esse es einfach die nicht so. Die gibt es halt auch in kleinen Tüten, na, das ist halt auch sinnvoller. Es, als so es ist einfach so, ist nicht so mein Naschzeug. Ja. Ja, aber Chips verlieren echt schnell an Geschmack, in der Luft. Ja, die werden halt auch vor allem so plapfig, so pappig werden. Also nicht pappig im Sinne von, also pappig im Sinne von dem Verpackungsmittel. Ja. Ich verstehe, wo du mit deiner Argumentation herkommst, dass es Guilty Pleasure ist und nicht so ganz normal. Ja, vor allem im Vergleich zu deiner anderen Ernährung. Ja. Ja, aber ich finde es zu vertreten. Ja, es ist halt nicht so wie, keine Ahnung, Nutella mit gekochtem Ei oder so. Ja, das stimmt. Oh. gibt durchaus Menschen, die das essen. Ich hab manchmal Bock auf Nutella, aber ich würde es auch einfach nicht kaufen. Echt nicht? Okay, das zweite gilt vielleicht. Also ich esse mindestens ein Glas Nutella im Monat. Ja, aber das ist für 60 bis 70 Millionen Deutsche ein Grundnahrungsmittel, von daher zählt es nicht. Ja, ich gehöre dazu. Ja. Also ich esse schon ziemlich viel süß, aber ich habe echt viel Tagesgröße. Und dann denke ich halt manchmal, also so zwischendurch mal, aber dann kaufe ich halt auch was einzeln, was rein finanziell natürlich blödsinnig ist, aber ich will halt einfach nicht viel kaufen, weil ich habe schon auch den Tick, das dann ganz viel zu essen, wenn ich viel habe. Wenn eine Tafel Schokolade da ist, esse ich halt die ganze Tafel. Ja. Ja, ist halt so. Genau. Ja. Soll ich mal anfangen? Ja, hast du auch ein Nahrungsmittel zufällig? Ja, aber das kommt als letztes. Also, weil das super eklig ist. Das glaube ich nicht, dass du das für verteidigbar hältst. Okay. Das ist eine super Idee gewesen. Ja. Kurz vor Weihnachten, unser Geschenk an die Menschheit. Ja. Okay, ich fange an im Bereich Gaming. Ich glaube, du findest es vertretbar, weil du wolltest sogar letztens über SharePlay eine Runde auch mal ausprobieren. Ja. Weiß jetzt ja schon, worum es dann geht. Call of Duty natürlich. Ja. Wobei ich halt, also ich habe jeden Call of Duty Teil auch im Singleplayer durchgespielt, die meisten zweimal, glaube ich sogar, weil ich meistens halt noch auf Veteran durchgespielt habe, okay, oder durchspiele. Und sind ja auch nur online, irgendwie 8 Stunden oder so. Okay, also ich finde es tatsächlich auch entspannt. Wenn ich zum Beispiel aus dem Training komme gestern habe ich Dragon Age eine Stunde gespielt, aber ich bin oft so fertig, dann bin ich halt dann. Und auch wenn der Veteranenschwierigkeitsgrad hat in den neuen Call of Duty auch nicht mehr so schlimm, aber da kannst du wirklich einfach so meine Stunde spielen und Dragon Age spielst halt nicht eigentlich mit meiner Stunde. Ja, dann kommst du auch nicht wirklich voran und dann wird es noch der Geschichte vom dafür. Das wäre ja noch relativ normal. Aber jetzt hat es ja angefangen, das ist ja echt mittlerweile auch so ein bisschen der Call of Duty E-Sport-Szene Folge. siehst du, ich weiß es schon. Und irgendwie, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Klingt wie so eine Drogenabhängigkeit. Ja. Aber ich finde es echt interessant. Also die Leute sind halt alle schon ein bisschen bekloppt im Kopf. Ja. Die sind halt Leute, den würde ich ja am Schulhof das Geld wegnehmen, aber nee, das stimmt ja auch nicht. Da sind noch Leute dabei, die sehen normal aus. Ja. Aber da sind schon so richtig schräge Vögel dabei und wenn die sich dann so super cool geben und auch so Events irgendwie so gegenseitig ein bisschen dissen und so Trash-Talken, finde ich schon ganz witzig. Okay. Und tatsächlich finde ich Call of Duty, also gut, das ist natürlich dann auch sportlich, weil es ja E-Sport und ist ein Wettbewerb mit drin, deswegen finde ich es eh noch mal interessanter, weil unter einem Wettbewerbsgedanke kann man mir ja fast alles unterschieben, ja, außer Feldhockey vielleicht. Ja, aber tatsächlich, aber eigentlich schon ziemlich blödsinnig, weil bei 2-3 Spielmodi hat man auch selten einen Überblick, was eigentlich passiert. Ja, vor allem, weil du halt wirklich auch echt eigentlich keine Zeit dafür hast. Ja, nee, auch, stimmt so. Aber ja, ich habe letzte Woche zweimal irgendwie um 1 Uhr noch eine halbe Stunde irgendwie so Major League Gaming. Also ich kann Saison durchaus den Aspekt nachvollziehen, ja, ich spiele abends mal, wenn ich im Arsch bin, noch eine halbe Stunde Call of Duty Multiplayer und schieß 12-jährige Kinder über den Haufen. Ja, nee, die sind schon im Bett dann. Also 14-Jährige. Ja. Aber sich, also der Szene da zu folgen, ist wirklich für mich völlig, ist schon sehr absurd. Okay. Also, ja gut, ich habe nachher noch ein Thema, da sagen andere Leute auch, das ist völlig absurd. Aber, mein Gott. Ich denke mir ja doch immer, weil die Leute, also, das ist jetzt nicht so extrem, als würde ich mich täglich damit beschäftigen. Aber immer wenn es so kommt, denkst du, oh ja, ich guck mal. Also, ja, ich meine, ist ja auch, ist halt dein Aber dann denke ich mir halt immer so, quasi, ja, ist echt so ein bisschen, ja, schon so. Weißt du, Holger Klein hier, der guckt halt Shopping Queen, du guckst halt ich guck halt COD ESL Matches. Auf jeden Fall. Ja, da fiel halt auch so ein bisschen mit. Manchmal ist es auch wirklich spannend. Also Call of Duty eigentlich, ich habe zum Beispiel auch mal ein paar Sachen versucht zu gucken. Halo ist ja, finde ich als Spiel ja ungefähr 10-mal geiler als Call of Duty. Das kann man sich als E-Sport nicht angucken. Das ist so langweilig zuzugucken. Das ist unglaublich. Ja, wirklich. Liegt halt am Spiel. Weil das Spiel auch langsam ist. Call of Duty ist halt vor allen Dingen schnell. Es passiert immer irgendwas. Die Maps sind klein. Und alles, ja, keine ich glaub, Und da gibt es, wenn du dich so ein bisschen reingeguckt hast und dem ein bisschen besser folgen kannst, ist das schon sehr interessant. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn die Szene nicht ganz so scheiße wäre und wir zum Beispiel irgendwie 5 coole Leute hätten, mit denen wir einen Squad hätten, dass wir, also der Multiplayer ist ja nicht schlecht so sich. Also die Spielmechanik ist ja ganz so gut. Also ist halt relativ fix und so, aber deshalb bei UT auch. Ja. Und wir hätten halt die Zeit nicht, das ordentlich 50 zu spielen. Ja, also, ja, nicht mal. Also ja, aber auch sich mit 5 Leuten immer zu treffen, wir haben einfach nicht mehr die Zeit. Geht halt nicht mehr, ja. Wir müssen auch den also ist halt auch einfach saukomisch, weil die Leute sind halt alle jünger als ich, weil du halt Mitte 20 fangen halt deine Reflexe echt an abzubauen. Ja, vor allem fangen Mitte 20 an. Und für so an, Ego-Shooter brauchst du das halt echt. Ja, und dein Leben fängt halt an. Also du kannst halt. Ja, gut, aber ich meine, wenn mir jemand irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dann ein Turnier mitspiele, wo die Preisgeldausschüttung insgesamt 1 Million ist und ich auf einen festen Vertrag mit Red Bull und noch 3 Firmen habe, dann würde ich auch mal für 3 Jahre mich irgendwo mit so Leuten im Haus hocken und den ganzen Tag Call of Duty spielen. Da musst du aber halt auch erstmal dich dann für Call of Duty und nicht für deinen Abschluss und Studium entscheiden. Weil die Leute. Ja gut, die studieren ja nicht, die kommen ja gerade aus der Highschool. Also 17, 18 fangen die an und dann spielen dann die schon, alle 4, 5 Jahre. Ja, klar. Du hast halt gesagt, ja, ich gehe jetzt direkt studieren und so. Und nicht. Ja, weil ich keine Ambitionen in die Richtung hatte. Ja, weil die, das da natürlich auch, das ist ja eine durch und durch amerikanische Szene. In Europa müsst ihr ja Counter-Strike spielen. Ja, yes, so. Ja, das hat, glaube ich, in Deutschland noch ein bisschen abgeflacht. Oder? Ist ein bisschen ich glaube auch. Echt, also ist nicht mehr so wie zu CS 1.6 und so. Ich habe echt auch ein bisschen gedacht, ja, es liegt vielleicht da drin, weil ich nicht mehr so mich dafür interessieren würde, aber ich glaube, in Deutschland ist echt nochmal so ein bisschen. E-Sports so ein bisschen runter. Weil StarCraft in Deutschland nicht so gut läuft. Warcraft 3 lief wirklich, glaube ich, wahnsinnig gut in Deutschland. Ja, aber StarCraft läuft nicht so und die neuen CS-Sachen sind nicht so prall, ja. Ja, wobei es, also es spielen schon immer noch relativ viele Leute, aber eher die Skandinavier, Osteuropäer, Franzosen. Die nominieren halt die Szene. In Deutschland ist irgendwo so ein bisschen. Bisschen abgehemmt. So. Ja. Ja, okay. Ja, aber Gaming habe ich ein ähnliches Spiel, was ich gerne mal abends zum Kopf ausschalten spiele. Online. Okay. FIFA 15. Ja. ja. Ja. Ja. Ich natürlich ist dieses Spiel der absolute Horror. Ja. aber keine Ahnung, ich kann halt, ich spiele gern mal abends einfach eine halbe Stunde, Stunde online, okay, mal so ein paar Matches gegen irgendwelche verkackten Typen. Ja. Und dann gibt's Verbindungsabbrüche. Ne, ist in einem dann neuen nicht mehr so viel. Liefen Leute das Spiel, weil sie hinten liegen. Ist ja, ist nicht mehr so schlimm bei FIFA, okay, 15. Und wenn die liefen, ist ja egal, weil dann habe ich ja gewonnen. Ja, ja gut, aber du hast halt nicht gespielt. Ja, aber wenn ich ja eh 4-0 gewinne, also ja, 4-0 okay, am Gewinnen ja, bin in der 80. Minute und die ja, sind gehen, dann ist es okay. Dann ist, zählt das für mich als emotionaler Sieg. Ah. Ja, und keine Ahnung, dann spielt man das halt einfach mal, ohne viel nachzudenken und okay. Ja, es ist halt FIFA. Da ja, habe ich eine schwierige Beziehung. So. Ja. FIFA hat mich mal unsinnig berührt. Nee, ja. Ist halt, also, ich weiß, ich mittlerweile weiß ich halt, habe ich die Spielmechanik halt ganz ja, gut im Griff und weiß halt, was du halt nicht probieren solltest, ja, weil es halt nicht funktioniert. Und dann geht das halt irgendwie. Okay. Ja, und dann ja, holst du dir halt, spielst du halt irgendwie mal mit irgendeiner Mannschaft und knallst mit dem Alexis Sanchez 4 Tore da rein und dann hast du so ein 12-jähriges Kind, was noch dummerweise ein Headset aufhat und sich die ganze Zeit aufregt. Ja. Ist halt schon ganz lustig. Ja. Ist halt, muss halt nichts denken. Also wirklich ja, nicht. Überhaupt nicht. Ja, schwer da was zu entgegnen, außer zu sagen, es ist halt FIFA. Ja, ist halt ist, COD. Ich bin ja geneigt, halt genauso, ja, ja, ja, aber ich bin halt geneigt zu sagen, ja, man könnte ja stattdessen auch NBA spielen, aber NBA ist so komplex, dass, da kann man es nicht richtig reinspielen. Eben. Oder da, kann man es reinspielen, das ist viel zu aufwendig. Genau, da musst du zu viel nachdenken. Schwierig, ja. So ein Autorennspiel wäre halt cool, aber gibt's halt im Moment kein cooles. Ja. Weißt du, was du halt mal so. Ja, was denn eigentlich das Drive Club? Nee, aber ich habe halt, weißt du, Far Cry spielt halt Sabrina gerade. Ja. Dragon Age geht unter 2 Stunden ja, eigentlich nix. Ja, Stunde. Also, aber, ja, aber. Man ist schwierig, du weißt, schwierig. Ja, GTA habe ich jetzt nochmal angefangen für PS4. Okay. Da ist halt auch nicht ja, immer Bock drauf. Ja. Und ja, dann spielst du halt mal ein Rundchen FIFA. Ist, denke ich, zu erlauben, FIFA. Ja. Geht, glaube ich. Geht? Ja, ich glaube schon. Ja, siehst du? Ja. Natürlich ist das Spiel voll ja, scheiße, ja, aber. Du triffst so viele weise Entscheidungen in deinem Leben, deswegen hast du keine so wirklich, ja, anfeindbaren Guilty Pleasures. Ja. Kannst du nicht mal anfangen, irgendwie, Heroin. Alarm für Cobra 11 zu gucken oder so? Heroin ist mein Guilty Pleasure, was ist das? ja. Okay. Ja, ja, ja, da habe ich nämlich auch überlegt, bei Büchern, Filmen, Mucke, so, mhm, ist schwierig. Also war es schon fast bei dir. Also ich habe noch 2. Ja, gut, ich guck mal, vielleicht fällt mir gerade spontan noch okay, ein. Ich habe nur eins aus dem Bereich Musik. Ja. Das ist nicht Scooter. Ist Kanye West. Nee, Kanye West für mich kein Guilty Pleasure. Ja, doch schon. Nein. Auf jeden. Nein. Hallo? Nein. Der Typ ist völlig bescheuert. Ja, klar, aber deswegen die ist die Musik ja gut. Ja. Letztens hast du dir von mir noch einen Song empfehlen lassen. Ja, wusste ich nicht, ob das der ist. Ach, dann fand's ihn nicht mehr gut. Ja, der Beat ist cool, aber der ganze Drum ist halt scheiße. Nein. Ja. Der Song. Nee, aber es geht nicht um Kanye West. Pass auf, es geht nämlich noch viel besser. Okay. Ich höre in letzter Zeit nämlich echt recht gern recht viel Musik von Frauen, deren Hauptqualifikation ist eigentlich, ist, dass sie in ihren Songs kein so übergutes Benehmen an den Tag legen, viel fluchen und dicken Hintern haben. Um es ja, auf den Punkt zu bringen, Nicki Minaj ja, und Iggy Azalea. Also, ja. Oh, ja, ist wirklich, ich muss tatsächlich sogar sagen, ich finde sogar, gut, okay, jetzt ist Iggy Azalea doch einfach mit so einem lustigen Basketballspiel aus der NBA mit Swaggy P. Ich wollte die mal noch googeln, ich weiß gar nicht, wie die aussieht, Iggy Azalea. Ich kenne nur, ich habe das Mickey Minaj-Ding da mal bei YouTube geguckt und habe echt gedacht. Anaconda? Ja, heißt die Iggy, wie Iggy Pop. I-G-G-Y? Ja. Ja. I-Z-Ja oder so. Iggy Azalea. Wirklich aber auch ein paar richtig gute Songs. Also, die Musik, ich höre das, also ich gucke mir nicht die Videos auf YouTube an, weil ich, also ich kenne die Weiße. Ja. Aha. Das ist eine Australierin. Ja, also das zählt nicht als Weiße. Doch, die ist halt trotzdem Warum hatten die so als Weiße so einen großen Po? Ich weiß nicht, aber sie schlägt immerhin gut Kapital raus. Ja. Ja, also im Prinzip, die Musik ist von einem musikalischen Standpunkt okay. Ein bisschen sehr stumpf. Von der Weile habe ich noch nichts gehört. Ja, das hat auch so ein bisschen Rap-Pop-Mash-up. Also beides nicht so wirklich gut. Ja. Also Rap nicht so gut wie jemand, der wirklich rappen kann. Also und singt nicht so gut wie jetzt eine Beyonce zum Beispiel. Ja. Ist so ein Mashup, werden halt ganz gute Beats runtergelegt, die nicht von denen sind und halt über Ärsche und Bitches gerappt. Oh Max, ey. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was zu meiner Verteidigung groß anbringt. Ja, ich habe mir irgendwie gedacht, es wäre leichter, das zu verteidigen. Aber wenn man sich das einfach mal so aufzählt, ist schwierig. Ja, gut, ich habe auch. Manchmal ist stumpf halt Trumpf. So. Ja, gut, da habe ich auch ein paar Sachen, die ich mal so höre. Die höre ich halt nicht wirklich, sondern nur mal so aus Spaß oder so zum Feiern gehen oder so. Ja. Aber, also die würde ich mir jetzt nicht irgendwie zu Hause anhören. Ja. Nee. Ich höre halt momentan auch. Nee, höre ich mir jetzt auch nicht groß. Vielleicht, wenn ich mir Staubsaugen ist schlecht mit Musik hören. Das ist eigentlich auch immer ein Podcast. Wenn ich mal gerade zum Bus gehe, 5 Minuten irgendwie so. Haust du mal so einen Track rein? Ja. Anaconda, Bitches. Black Widow. Ass. Ass Bump. Keine Ahnung, ja. Wop My Booty. Okay. Genau, ja. Ja, gut, ey. Ich gut, ey. Damit tust du ja eigentlich keinem was außer dir selbst. Ja, außer meiner Intelligenz, ja. Ja, gut, ey. Aber ja, gut, mit Guilty Pleasures tut mir eigentlich selten jemandem was. Ja. Außer, dass man halt seinen eigenen sonst an den, oder die Ansprüche, die man sonst an sich selbst und seine die Sachen, die man so konsumiert oder mit denen man sich auseinandersetzt, den Ansprüchen nicht so wirklich ganz gerecht wird. Denn viel rauszuholen ist halt aus den Songs nicht so. Keine Message, die dein Leben verändert. Nee, eben. Und auch keine gute Musik, die mich irgendwie wirklich bewegen würde. Außer, dass sie halt immer recht guten Beats runter haben. Und könntest du einen Stück Bass raushauen? Ja, gut. Ja, keine Ahnung. Ja, brauche ich dich jetzt auch nicht zu flamen für, aber nee, ist halt auch... Ist schon ein bisschen schräg. Ist so. Halt deine aber Sache. Ist, glaube ich, typische Sache Guilty Pleasure. Also andere Leute sagen, hä, wie, warum? Und du sagst, ja, ist halt so. Finde ich manchmal. Ja, ist halt unter deinen eigenen Ansprüchen. Ja. Aber halt auch. Ja, aber... Tut halt auch keinem was. Nee, tut auch keinem was. Ja. Und manchmal braucht man auch Sachen, die selbst einem selbst nichts tun. Ja. Einfach mal... Die einem auch nichts Gutes tun. Muss man halt einfach mal den Kopf ausschalten und den Arsch auf einen wirken lassen. Ja, ich gucke die Videos halt nicht. Ach so. Also ich kenne die Videos. Ja, das hätte ich ja noch verstanden. Ich kenne die Videos natürlich, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich die Songs nur hören, wenn ich die Videos gucke. Also nur für den, also es ist nicht nur fürs Auge, sondern schon primär fürs Ohr. Auch, ja. Und das ist halt so unerklärlich, wenn ich nur da sitzen würde und sagen, ja, die hat halt einen riesen Arsch. Sie klopfen, Herr Max. Ja, bin schon wieder dran. Ja. Dann, dann könnte man das ja noch mit der These, ich bin halt ein Mann. Meine Guilty Pleasure ist, ich bin halt ein Mann. Ja, das dazu. Ja. Die Spitze fällt mir jetzt nicht ein. Welche Spitze? Ja, meine Nummer 3. Achso, okay. Du bist ein vernünftiger Mensch. Ja. Ich muss auch gerade überlegen, ob ich mein drittes Thema noch anspreche, weil wir müssen gleich los. Wir müssen gleich los. Wir haben jetzt 20 nach. Ja. Haben wir noch ein anderes lustiges Zwischenthema, weil ich glaube, wenn ich jetzt mein Riesenthema anschneide, dann kommen wir vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ja, aufs Stöckchen auf den Zauberstab. Oh. Es geht ums Kochen, um Suppen, die püriert werden mit dem Zauberstab. Genau. Ja, ich muss erst mein drittes Guilty Pleasure noch. Ach so. Ich habe ja noch eins. Du hast noch eins, ja stimmt. Ja, ich wollte jetzt nicht, dass du jetzt hier einen raushaust und ich kann dann nicht nachlegen. Ich bin halt ein bisschen... ja, ist okay. Ich hau noch raus, glaube, danach willst du eh nicht mehr mit mir reden. Okay. Gefühlt. Ja. Okay. Oder ich will dich ganz doll in den Arm nehmen. Ja, nee, es ist Thema Essen. Essen? Ja. Ja. Ist jetzt auch nicht so häufig. Also, okay, ich sag's einfach, Hähnchen Cordon Bleu. Aber nicht jetzt so, man nimmt irgendwie ein Stück ordentliche Hähnchenbrust und macht dann ja, so ein leckeren Käse, sondern schon so ein fertiges, ja. Oh, mein, das kann ich eher verstehen als Nicki Minaj. Was? Ja. Alter, kann schon, weil das, also, gibt ein Trier an, der an der Ecke beim Karstadt Kaufhof so ein Metzger. Und die haben so, manchmal, ja, wenn ich in der Stadt bin, ja, die haben auch Käsefricker, aber Käsefricker ist selbst mir zu weit draußen. Aber das Hähnchen kommt, und schmeckt einfach, wenn ich mal ganz, es schmeckt einfach scheiße, wenn, irgendwie ist das geil, aber, ja. Nee, eigentlich noch überhaupt nicht. Also es schmeckt halt wirklich komplett, ist tatsächlich das Beste dran, vielleicht Brötchen. Aber manchmal denkst du mir so, ah, ja, und mit, man muss sogar noch aufpassen beim Essen, weil der Schmelzkäse läuft ja raus und tropft den Notfalls in der Innenstadt noch auf die Hose. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Oder so auf den Mantel, und den müssen wir. Aber ja, genau, aber zweimal im Jahr denkst du mir irgendwie so, ja, komm, hast du gerade Hunger? Und ja. Nee, da finde ich gar nicht mal, das finde ich nicht so schlimm wie Mickey Minaj hören. Weil so Essensdinger, ja, gut, die habe ich ziemlich reduziert, aber da gibt's schon. Ja, es ist halt echt selten, ist mir auch aufgefallen, ja. Aber ich so, nee, irgendwie. Ich weiß so ganz mit, wie ich an das Thema kam. Ja. Weil da gibt es ja, also, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein, weil es ist relativ selten, mir Sachen zu essen. Also ist jetzt eigentlich auch nicht anders, als würdest du im Burger King gehen und einen Burger fressen, ja. Aber, ja, irgendwie so. Was hab ich mir? Es halt, in der Stadt ist die Auswahl an vernünftigen Sachen halt einfach beschränkt. Das hab ich öfter, das ist glaube ich ähnlich, da habe ich jetzt aber auch länger nicht mehr gemacht, 500 Gramm Fertig-Gyros im Aldi gekauft. Also diese, weißt du, die Schwein wird schon eingelegt ist, hab das gebraten und dann mit Tzatziki. 500 Gramm, Alter. Ja, nur mit, also gab's ja dann immer ganz gut den Gyros und so ein Eimer Tzatziki. Und dann nur das gekauft mit einem Brötchen und dann reingezogen. Schön. Ja. War geil. Ja. Da ist nicht das so genau. Ähnlich, habe ich jetzt aber ähnlich, auch schon eineinhalb Jahre nicht mehr gemacht. Ja. Ja. Ja, irgendwann so demnächst wird einfach mal alle drei Sachen verknüpfen. Dann höre ich auch laut, über Spotify, nee, laut, über Spotify höre ich Iggy Azalea. In deinen Beats-Kopfhörer? Nee. Also das ist ja das Schöne an diesen Guilty Pleasures, die kosten mich ja nicht viel. Stimmt. Ja, weil nee, aber in meinem Spotify kann, ich muss halt auch keine CD dafür. Ich muss nicht mal eine CD kaufen, sondern. Du kannst einfach nur ein Lied anklicken. Ja, richtig. Ja. Und Call of Duty Matches kann ich auch einfach so kostenlos im Internet. Ja, aber ist doch saugeil. Da kannst du Mickey Minaj laut hören, dazu ein Call of Duty. Auf meinem Handy, Call of Duty, steh in der Innenstadt, ein S dabei, schön ein Händchen Call of Duty. Geil. Und dann gehe ich erstmal fünfmal hintereinander duschen. Ja, und machst du dir so mit Listerin den Mund auswaschen. Und die Ohren. Und die Ohren. Und die Augen. Ja. Oh, stell dir vor, so Listerin ins Ohr. Ja. Ich fand's ganz lustig als Thema. Es war auf jeden Fall eine gute Idee, das vorzuschlagen. Ja, war so gut. Aber ich, ja, also aber eine Zeit lang zum Beispiel habe ich als Guilty Pleasure 2 platt geguckt. Die Serie ist echt nicht gut, aber die hat halt viel Blut, viel Sex und es hat actionreich. Kann ich. Die ist halt unterhaltsam, aber eigentlich ist die schon sehr, sehr, sehr, sehr platt. Ja, kenne ich. Ja, so. Also, aber es guckt halt auch nicht mehr. Es wurde irgendwann halt langweilig und dann verliert es den Reiz. Dann war halt auch, ja. Ja, man muss halt auch echt immer, also macht halt echt mittlerweile weniger Zeit für sowas. Ja, das stimmt natürlich auch. Kommt seltener vor, dass mich sowas deswegen habe ich auch, ich habe überlegt und vieles habe ich halt auch einfach schon so abgelegt, weil ich jetzt irgendwie irgendeine Scheiße zu mir reinzuziehen. Ja. Zum Beispiel habe ich früher Anschnitt für das Thema nächste Woche, früher beim WoW-Spielen immer am Wochenende nachts die N24-Dokus geguckt, weil ich das halt als Berieselung ganz gut. Aber das macht man jetzt halt. Wann zockst du nachts mal noch? Ja, okay. Wobei ich habe ja heute. Aber wenn du noch zocken würdest, würdest du wahrscheinlich auch einfach was anderes gucken. Ich, wenn ich so was spiele, wo ich keine Story mehr brauche oder so, wo ich. Ja. Dann höre ich einen Podcast an. Ja, ich auch. Ja. Bekanntes Phänomen. Ja. Zum Beispiel auch super Call of Duty nochmal durchspielen auf Veteran. Ja. Weil, also gut, oder direkt beim ersten Mal ist ja auch egal. Ja, aber da kann man auch super beim Podcast hören. Ja. Zum Beispiel, wenn ich freitagsabends aus dem Training komme, dann ist auch der neue Grandland NFL Podcast hochgeladen und dann kann ich den immer hören. Einen Podcast hören und dann dabei eine Runde Call of Duty eine Stunde spielen, dann gehe ich ins Bett, wenn ich müde bin. Ja, ja, ich habe noch eine Buchempfehlung. Aha. Habe ich letztes Mal noch nicht erzählt. Habe ich aber fertig gelesen. Und zwar habe ich vom guten John Green etwas fertig gelesen, und zwar sein Debütroman, der, lass mich nicht lügen, 2005 erschienen ist. Looking for Alaska, oder auf Deutsch, die Suche nach Alaska. Nee, eine wie Alaska heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Okay. Und ja, Looking. Geht es um eine Frau? Ja, es geht um eine Frau. Und zwar ist es halt ein, kann man schon sagen, Jugendbuch. Es geht halt um einen 15-, 16-Jährigen, glaube ich. Miles heißt der. Und der kommt eigentlich ursprünglich aus Florida, geht dann aber auf die Highschool, ist mal so mit 15, 16. Mhm. Highschool nach Alabama. Oh. Und lebt dann dort und trifft halt ein Mädchen und ist halt so ein bisschen beschrieben, ist halt so Jugendliebe, weißt du, findet die super toll, ist halt sehr fasziniert, aber kommt halt überhaupt nicht mit ihr klar, weil sie halt voll, ist halt schon einen ziemlichen Charakter. Sie oder er? Sie. Ah, okay. Er ist eher so der Rüge, er heißt auch irgendwie, sprich, Perch, so Bohnenstange. Ah, okay. Patch, Perch. Ja. P-U-G-D-E. G-D-E, Patch. Schwierig, ne? Als Spitzname. Ja. Und ja, ist halt so schön beschrieben im ersten Teil des Buchs, wie sie so ein College-Jahr verbringen, oder Highschool-Jahr verbringen und halt so ein bisschen mit lernen, und sie, die wohnen halt auch alle da, und er verguckt sich und sie kommen sich so ein bisschen näher, und dann ja, gibt es so einen Turning Point im Buch. Okay. Ich will jetzt nicht spoilern, weil darf man auch auf gar keinen, also, das ist eigentlich doof, wenn ich sage, aber man sollte auf gar keinen Fall den Wikipedia-Eintrag zu dem Buch lesen, weil im ersten Absatz der Turning Point gespoilert wird. Okay. Und ist halt voll kacke, weil du, dat, wenn du das liest, also ich war sehr, sehr krass getroffen von dem Turning Point, war wirklich krass. Ja, und der zweite Teil des Buchs geht dann halt so ein bisschen in eine ganz andere Richtung. Okay. Um das, was nach dem Turning Point. Nach dem ist halt jetzt doof zu beschreiben, ja, weil. Ja, wir spoilern hier auch einfach nicht im Podcast. Nie. Ja, und ich fand's sehr schön. Ist eine gute Mischung aus witzig, Jugendbuch, bisschen entspannt, aber auch wirklich deep an manchen Stellen und ziemlich nachdenklich und auch sehr traurig. Okay. Hört sich so vom, also Setting her so leicht ein bisschen an wie vielleicht lieber morgen, The Perks of Being a Wallflower. Ja. Also da gibt's ja auch, gab's ja auch ein Buch vorher. Das ja, so ein bisschen schon. Ja, ich kenne den Turning Point jetzt nicht, deswegen. Ja, nee, nicht, ist nicht so. Aber schon anders, aber kann man damit, fällt auch in diese Richtung, okay. So kann man sagen. Ist auch gar nicht so groß. Ich weiß gar nicht, wie lang ich. Ich hab's halt auf dem Kindle gelesen, da siehst du ja die Seitenanzahl nicht. Das ist auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Englisch gelesen. Ist auch sehr gut zu verstehen, das Englisch. Also es ist halt ein Jugendbuch. Und ja, Looking for Alaska kann ich sehr empfehlen. Ich werde jetzt, lese jetzt erstmal nochmal was von Neil Gaiman, und dann wollte ich noch ein anderes Buch. Der hat auch Paper Town geschrieben, das ist ziemlich bekannt. Und dann The Fault in Our Stars, der wurde jetzt verfilmt. Das, ja, das hat er auch geschrieben, das soll ja auch sehr gut sein. Ja, der Film soll sehr schlecht sein. Ja, der Film soll halt super kitschig sein und noch anders als Buch. Ja. Als das Buch. Dann ist halt scheiße. Genau. Ja, das hat man ja schon öfter mitbekommen, dass mal Filme wesentlich schlechter sind als meistens. Die Bücher. Vielleicht lieber morgen ja scheinbar nicht. Weil aber auch der Mensch, der das Buch geschrieben hat, glaube ich, selber Regie geführt hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder zumindest entscheidend in den Filmen. Also bei John Green ist jetzt halt auch so, da, der wird jetzt Paper Town verfilmt, und da ist er auch Mitproducer. Deswegen denke ich eigentlich, kann es nicht so schlimm werden. Aber ich habe es halt auch noch nicht gelesen. Aber ist halt, wie gesagt, Projekt. Aber ich lese jetzt erstmal Graveyard Book von Neil Gaiman, und das ist halt schon ein etwas längeres Projekt für mich, weil ich, wenn ich abends lese, dann habe ich halt eine halbe Stunde, dann penne ich halt ein. Ja, kenne ich. Und das hat ja schon relativ viel Umfang. Aber ich habe so jetzt 250 Seiten ungefähr. Looking for Alaska? Ja. Ja, sehr schön. Das ist immer wieder so günstig vom Kindle. Ja. Ja, kann ich dir aber auch geben, wenn du es haben willst. Also ja. So ein Laien. Kann ich dir das nicht irgendwie schicken? Keine Ahnung. Ich war bisher der einzige Kindle-Besitzer in meinem Freundeskreis. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Kindle. Ja, hatten wir aber, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja. Kindle ist nämlich toll. Kauft euch alle ein Kindle. Und Kindle leicht zu bedienen. Ja. Sagt der Chinese. Kindle leicht. Kindle leicht. Gut. Das sehe ich. Dann würde ich sagen, ja, packen wir es für heute. Okay. Soll ich spoilern, was mein Thema für die nächste Folge wäre? Nein. Nein. Aber teasern. Kannst du es teasern, ohne es zu spoilern? Ja, wir... Ja, kommt drauf an, wie gut man sich damit auskennt. Okay. Wir treffen uns nächste Woche vorm AHA in Ivanforge. Oh Gott. Ja, als Allianz... jetzt spoilere ich da noch mehr. Aber, naja, wobei, wer das kennt, der kennt... Als Allianz dort heute gespielt, wird meine Mutter es vielleicht sogar kennen. Also Okrima können sie kennen. Ich weiß ja nicht, ruf mal an. Ja, hast du mal gebrüllt? Ah! Essen. Nee, ich bin gerade nur okay. Ich muss meine neuen Schultern präsentieren. Ja. Das ist, ja. Dazu nächste Woche mehr. Und es geht um ein 10-jähriges Jubiläum. Ja. So. Looking for Coop. So, wir geben uns jetzt im, jetzt auch mal for Coop im Sinne, drink Whisky. Ja, im Sinne des Genusses geben wir uns jetzt ordentlich besoffen. Ja. Quatsch. Quatsch. Genuss. Genuss. Als ob da was Leckeres gäbe. Ja, gut. Schön. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal für eure Zuhörerschaft. Also Zuhörerkeit. Ja. Zuhörbarkeit. Wie ist denn unsere Zuhörbarkeit? Könnt ihr uns mal mittels eines Kommentars, eines Tweets, einer E-Mail oder einer Postkarte zukommen lassen? Nicht vergessen, in etwas mehr als anderthalb Stunden werden das einschalten. Ja, also dann... Wie drückt man das denn? Wenn kann das man eingeschaltet gehabt zu haben oder so. Ja. Ja, oder? Irgendwie so. Klingt eigentlich ganz. Klingt wie im Deutschunterricht. Klingt, ja. Nach Deutschunterricht der 8. Klasse. Ja. Gut. Dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.